Herzlich willkommen bei Wechselzone Podcast. Ja, wir machen es ernst und sind jetzt ja mal wieder in der vollen Besetzung und haben auch ein paar sehr schöne und interessante Themen in petto. Mit wir meine ich zum einen Ludwig. Hi Ludwig. Hallo und Servus zusammen. Lukas. Hallo an die Welt da draußen. Und ja, meine Wenigkeit Adrian. Bin auch dabei. Ja, fangen wir erstmal mit einem kurzen, ja, wie geht's euch, Jungs? Lukas, wie geht's dir? Ja, da kommen wir gleich nochmal ein bisschen später darauf zu sprechen, wie es mir wirklich geht, aber ich habe einen ganz coolen, habe einen ganz coolen Anfang vor uns gefunden, denn ich habe jetzt hier mal bei meiner letzten Radfahrt habe ich mal eine alte Folge von uns reingehört, die ich nicht mehr gehört, schon Ewigkeit nicht mehr unsere Podcast gehört. Ich habe dann gedacht, ach komm, ich höre ja beim Sport immer gern Sportpodcasten, habe ich unseren angemacht und das war XL-Lauf. Kann ich empfehlen, ist eine super Folge mit Adrian, der wieder im Laufen seit langem eingestiegen ist, kommt mir irgendwie bekannt vor. Und da war der nämlich, glaube ich, auch irgendwo, ich kann mich gerade nicht erinnern, und dann also wieder kam. Bestimmt in Chamonix. Ja, kann sein, dass er sogar da war, aber ich meine, es wäre woanders gewesen. Aber egal. Und Ludwig, der seinen 24-Stunden-Lauf hatte. Oh Gott. Und das war leider kein so großer Erfolg für ihn damals. Aber. Aber irgendwie habe ich gerade so ein kleines Déjà-vu. Kann sein, dass sich die Geschichte immer wieder mal wiederholt. Ja, ich hoffe nicht. Das Gegenteil muss der Fall sein. Die Geschichte darf sich nicht wiederholen. Also insofern hoffe ich doch, dass die Folge irgendwann offline genommen wird und wir dann ein Update geben können demnächst mal. Offline wird hier gar nichts genommen, aber ja, ich hatte da auch, wo ich das gehört habe, das war ja nach unserer letzten Aufnahme, habe ich gedacht, wir mussten mal gucken, ob es wirklich die Aufnahme ist oder die von letzter Woche, weil die klang ein bisschen ähnlich. Ja, das haben wir noch mit Einspielern gearbeitet. Was einmal im Internet ist, das bleibt auch da und das gleiche gilt für Spotify, also insofern, ich stehe dazu und ja, kann man immer wieder gerne hören. Definitiv. Ja, aber zumindest vom Grundgerüst, ne, hört sich das so an, als ob, ne, ich wieder beim Laufen, Ludwig wieder beim 24 Stunden. Dazu kommen wir vielleicht nochmal später zu 24 genau. Stunden. Aber wo wir schon bei Wettkämpfen sind, können wir tatsächlich doch schon mal mit unserem ersten Thema anfangen. Ja, hilf mir doch mal auf die Sprünge. Wie lange ist es schon her? Also 3 Wochen? Ich glaube, sein. 2 bis 3 Wochen dürfte es nicht. Ich glaube, 2 Wochen ist es her. In 2 Wochen wäre es ja. Okay. Dann jetzt überlegen Wochen. Alle, über was sprechen wir? Ja, genau. Ja, und zwar, wir sprechen über den UTMB, so quasi so das Highlight des Ultra-Trail-Laufens im beschaulichen Chamonix. Ja, da wollen wir so ein bisschen drüber sprechen, ein bisschen drüber philosophieren schon fast, würde ich sagen. Und erstmal die Frage an euch, wie habt ihr es verfolgt? Highlights live, was habt ihr gesehen? Also ich habe es relativ aktiv verfolgt, diesmal, obwohl ich eigentlich gar nicht im Lande war. Ich war ja in Südtirol, haben wahrscheinlich die einen oder anderen über Instagram mitbekommen, habe es aber dann doch ganz gut verfolgen können. Teilweise über den Livestream, aber da habe ich eigentlich nur Interesse halber mal reingeschaut, weil ich so ein bisschen gucken wollte, wie so das Coverage läuft, also wie die übertragen und wie die Website dann so ausschaut während der Rennen, es sind ja viele Rennen gewesen, über die ganze Woche verteilt. Habe dann auch so einzelne Läuferinnen und Läufer verfolgt, vor allem natürlich die deutschen Läuferinnen und Läufer, Hannes Namberger, Ida Hegemann, Kimi Schreiber, die Rosana Buchauer, das sind so die Highlights, was das Verfolgen oder was auch die Vorberichterstattung angeht, die ich so ein bisschen verfolgt habe. Und ja, ansonsten habe ich natürlich ganz viel über Podcasts mitbekommen und gelesen und so weiter. Also ich habe das schon diesmal relativ ausgekostet, was mich auch diesmal recht intensiv beschäftigt und interessiert hat, weil auch die Vorberichterstattung diesmal sehr, sehr umfänglich war. Und wie gesagt, da können wir gleich auch doch nochmal zu sprechen kommen. Auch das deutsche Feld war ja vielversprechend und auch was die Ergebnisse angeht, kommen wir gleich dazu, gibt es da ja einiges zu erzählen. Also insofern, ja, ich habe es doch relativ intensiv verfolgt. Lukas? Ich habe es sehr desinteressiert verfolgt, weil ist auch nicht so ein bisschen mein Ding. Ich habe mir dann natürlich so ein bisschen die Highlights reingefahren für die Folge hier so, aber so ist aber so ganz grobes Mitsprechen würde ich jetzt nur rudimentär sagen. Aber bei den Highlights habe ich sogar, ich glaube, der Adrian war ein paar Wochen zu früh dort, oder? aber tatsächlich zum Glück. Ne? Ich glaube, dazu kommen wir später. ja, aber so, ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt wirklich an diesem Wochenende da sein möchte, weil das Ding ist dazu rappelvoll. Also ne, Chamonix ist ja gar nicht groß und alles, was drumherum ist, ist auch relativ klein. Und was da mittlerweile los ist, boah, das ist schon ziemlich heftig. Ne, das Ding wird von Jahr zu Jahr größer. Aber ich habe tatsächlich es genauso so verfolgt wie du, Lukas. Also ich habe die Highlights gesehen. Genau, die habe ich mir dann aber tatsächlich genauer angeschaut, wobei ich muss sagen, dass fast bei allen Rennen, die dort stattgefunden haben, so die ersten gar nicht wirklich kannte. Also ich bin ja auch, was die Wettkampfszene angeht, bin ich jetzt schon ein bisschen so im Verzug und bin da jetzt nicht so up to date. Verfolge es auch wirklich nicht so wie früher, muss ich zugeben. Aber also die Namen, das haben mir alle nichts gesagt, zum größten Teil nicht. Und gerade bei dem 100-Meiler, ne, da gab es ja so das Favoritensterben. Ich glaube, da kann der Ludwig gleich was dazu sagen. Da sind ja alle bekannten Namen mehr oder weniger in der Nacht verschwunden. Ja, also in der Tat, das ist ja auch ein Teil der Diskussion. Jetzt auch im Nachgang gab es relativ viele DNFs. Jetzt auch im Elitefeld gab es relativ viele DNFs. Was ein bisschen traurig war in der Tat, können wir jetzt direkt darauf zu sprechen kommen, die beiden deutschen Läuferinnen, die Ida-Sophie Hegemann, die sich ja doch einiges vorgenommen hatte für den 100-Meiler. Top 10, glaube ich, war ein großes Ziel, ein Lebensziel von ihr, das sie ja immer wieder formuliert ist, auch den UTMB dann irgendwann auch mal, naja, zu gewinnen oder zumindest aufs Podium zu laufen. Die ist leider raus, weil sie, ich glaube, nach 30 Kilometern schon gemerkt hat, dass ihre Verletzungen, die sich da die letzten Wochen hingezogen haben, die hat sie sich, glaube ich, auch in den USA zugezogen, als er da vor kurzem war, sie einfach nicht weiterlaufen haben lassen und dann war sie auch noch krank vorher. Also die ist schon relativ gehandicapt da gestartet, obwohl sie sich dann wohl gut gefühlt hatte, wie sie es vorher gesagt hat. Also relativ früh raus und die Kimi Schreiber, die beim OCC gelaufen ist, also das sind die 50 Kilometer, ist auch raus, weil sie es tatsächlich mental dann nicht gepackt hat. Also dann auch mehrfach gesagt hat, jetzt auch im Nachgang, dass es ihr körperlich eigentlich ganz gut gegangen ist, sie sehr ambitioniert rangegangen ist an die Sache, aber dann irgendwann einfach vom Kopf her ja mehr oder weniger raus ist, weil sie gemerkt hat, dass sie die Leistung, die sie bringen will und sie wollte da wirklich auch sehr ambitioniert rangehen, nicht halten kann und dann eben auch sich dazu entschieden hat, das Rennen abzubrechen. Relativ weit wohl schon gekommen ist. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wann sie raus ist, aber ich glaube auch so Ende 30 oder Anfang 40 Kilometer sogar. Also das dazu, die beiden Deutschen. Und dann ist aber auch die Top-Elite tatsächlich heraus mit Jim Walmsley, der ja einer der Top-Favoriten war. Der ist dann auch, ich glaube, wegen Knieproblemen rausgegangen, plus X. Also es gab wohl eine relativ hohe DNF-Rate auch im Elitefeld auf allen verschiedenen Rennen. Das ist tatsächlich aufgefallen, gab ja auch diverse Diskussionen dazu, können wir ja dann gerne auch nochmal kurz ansprechen. Ich finde es, ja, was heißt überraschend, ich finde es legitim, muss ich sagen, gab viel Kritik ja auch, aber ich finde es durchaus legitim, weil natürlich ein Elite-Läufer nicht den Anspruch hat, zumindest meiner Meinung nach, den Lauf zu finishen, sondern da kommt es natürlich schon darauf an, dann eine entsprechend gute Leistung zu bringen und wenn man sich dann 100 Meilen durchquält und das Rennen irgendwie finisht und dadurch vielleicht eine Ambition auch für ein Herbstrennen oder Winterrennen dann aufgibt dadurch, weil der Körper dann halt das doch nicht packt, dann glaube ich, ist es durchaus legitim zu sagen, wenn ich da vorne mitlaufen wollte, eigentlich, dass ich dann sage, ich gehe raus oder ich kann auch gar nicht mehr weiterlaufen, weil es nicht darum geht, einfach nur zu finishen den Lauf. Was die Namen angeht, vielleicht ganz kurz, die wichtigsten Namen, also eine der größten Überraschungen dieses Laufs, glaube ich, und das macht ihn vielleicht auch echt spannend, dieses Rennen jetzt, 2024 UTMB, ist der Gewinner der 100 Meilen, Vincent Bouliard heißt der, ein Franzose, der völlig überraschend gewonnen hat. Der ist nämlich auch kein Profiathlet. Der arbeitet bei Hoka in der Produktentwicklung und hat den Lauf in einer großartigen Zeit gewonnen. Ich glaube sogar unter 20 Stunden, wenn ich das noch richtig weiß. Das ist sicherlich sehr, sehr bemerkenswert. Und dann auf der Frauenseite beim UTMB, bei den 100 Meilen, hat Katie Scheidt mit Streckenrekord gewonnen. Ich glaube 30 Minuten schneller als Courtney Dowater, die bisher den Streckenrekord hatte. Auch sehr, sehr bemerkenswert. Vor allem auch, weil sie wohl von Anfang an echt richtig knackig rangegangen ist. Also sehr aggressiv, sehr progressiv ins Rennen reingegangen ist und bis zum Ende eigentlich echt knallhart durchgezogen hat. Also das ist nochmal bemerkenswert. Und dann, aber erstmal können, sorry, ist, ne? Ja, das muss man erstmal können, auf jeden Fall. Also das ist schon echt schon der Hammer, wenn man auch schon weiß, dass da die große Courtney ja eigentlich über allem schwebt und da die große Ikone ist, und dann da ranzugehen und so ambitioniert ranzugehen, das ist schon echt ziemlich gut. Und dann vielleicht, bevor ich jetzt mein Monolog zu lang treibe, noch die erfreulichste Meldung aus deutscher Sicht. Der Hannes Namberger ist Vierter geworden, auch in einer sehr, sehr guten Zeit. Können wir ja dann auch nochmal ausführlicher drüber reden, weil der auch wirklich sehr ambitioniert rangegangen ist. Ich liebe ja auch seine Einstellung. Also ich höre dem Hannes auch wahnsinnig gerne zu, wenn er über seine Rennen spricht. Der ist Vierter geworden, hat wohl dann auch keine Chance mehr auf den dritten Platz gehabt. Das war längere Zeit noch offen, aber hat es dann doch irgendwann, wohl musste der den Dritten ziehen lassen. Und ist dann eben tatsächlich knapp am Podium vorbei, aber mit auch einer fantastischen Leistung. Ich glaube, 50 Minuten schneller als beim letzten Mal. Das ist schon echt bemerkenswert. Mhm. Also insofern gibt es viele, viele spannende Ergebnisse auf allen Rennen, wie gesagt. Und die zwei größten CCC, ach, das vielleicht noch, die Rosanna Buchrauer, die ist ja Dritte geworden beim CCC, also bei den 100 Kilometern. Auch ein wirklich großartiger Erfolg für das deutsche Team. Das, glaube ich, ist auch bei Dynafit, wie der Hannes ja auch. Also insofern, glaube ich, kann man schon sagen, also ich persönlich finde es ein sehr erfolgreiches Rennen für die deutschen Ultra-Trailläufer und Läuferinnen. Das kann man wohl sagen, das stimmt, ja. Du hast uns ja eine Podcast-Empfehlung zukommen lassen, dem Lukas und mir, das können wir hier so mal erwähnen, weil tatsächlich der Podcast auch sehr hörenswert ist. Ich habe es tatsächlich so auf dem Weg zur Arbeit bzw. zurück und so weiter, habe es auf jeden Fall reingehört, zwar jetzt noch nicht komplett gehört, aber schon eine gute Hälfte. Ich finde es auch tatsächlich sehr, sehr unterhaltsam, was der Hannes da so alles erzählt. Also ich muss noch dazu sagen, also es ist der Podcast von Denis Wisniewski, Trainermagazin, ja, Podcast. Ja. Und das ist halt ein Interview mit Hannes über den UTMB. Gefällt mir bis jetzt soweit ganz gut. Genau, ich bin jetzt tatsächlich auch so an dem Punkt, wo du halt erzählst, ne, wie halt so das Rennen angegangen ist, wie offensiv und was sich halt im Laufe der Jahre da so verändert hat, warum die Zeiten jetzt tatsächlich so schnell, wenn ich mich recht entsinne, also noch erinnere, dann hat er tatsächlich gesagt, dass er sogar schneller ist als Kilian Scheinets Zeit am Ende. Ja, gell? Genau. Und das ist schon, also ich glaube, der Kilian ist in 2037 gelaufen damals und hat den gewonnen, den UTMB. Und der Hannes ist 2035 ungefähr gelaufen in diesem Jahr und hätte damit wohl mehrfach schon den UTMB gewinnen können in den vergangenen 10, 15 Jahren. Also das ganze Feld ist einfach wahnsinnig schnell geworden, das muss man auch sagen. Hat ja viele Gründe wahrscheinlich. Also es ist natürlich eine extreme Professionalisierung, auch durch die Teams, durch die ganzen Sponsorenteams ja auch geworden. Und die Ernährung und die Trainingsphilosophie hat sich wahrscheinlich auch entsprechend adaptiert und weiterentwickelt. Also das ist schon sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern gibt es da eine ganz intensive Leistungsverbesserung auf dem Gesamtfeld. Und dass die Art und Weise, das Rennen zu gestalten, ist jetzt natürlich auch viel offensiver. Ne? Also ja. Der hat auch gesagt, der hat ja keine Pausen gemacht, ne? Der hat noch nicht mal ein T-Shirt gewechselt, ne? Was früher ganz umgekehrt war, oder die Schuhe. Also das, aber gut, das bringt ja natürlich auch so der Trainingsstand so mit sich. Das muss man erstmal können, ne? Das irgendwie das so durchzuziehen. Absolut. Genau, also schon, ja. Ja, also ich meine, das ist ja das, was ich gerade gesagt habe, die Einstellung vom Hannes Namberger. Also ich habe immer, wenn ich den Hannes irgendwie reden höre, dann habe ich das Gefühl, ich muss jetzt sofort rausgehen und laufen, weil das macht einfach wahnsinnig Spaß, wie er so zu dem ganzen Laufen und zu seinem ganzen Training und auch seinen Wettkampfambitionen steht. Ich empfehle da auch das Interview oder die Interviews eigentlich von ihm zu dem Lavaredo, den er ja gewonnen hat, wo er sich ja auch ein totales, interessantes Duell geliefert hat, um Platz 1 dann bis zum Ende mit dem Tom Evans, glaube ich, war das. Also da erzählt er ja auch, was er so für eine Philosophie hat, und er hat halt Spaß daran, dass es am Ende nochmal richtig knackig wird und zur Sache geht und die Konkurrenz belebt das Ganze und so, und er will ja auch wirklich sich ausballern. Und in der Folge, die du gerade gesagt hast, Adrian, ist die aktuelle Trailrunning-Magazin-Folge, da sagt er auch, er ist jetzt einfach komplett ausgebrannt. Er ist jetzt einfach völlig leer und am Ende, und so muss es aber auch sein. Und also ich finde diese Einstellung nicht nur super professionell, sondern auch wirklich inspirierend, darf man nicht mehr so oft sagen, weil schon so ausgelutscht ist, aber ich finde es wirklich total motivierend, sage ich es mal lieber so. Lukas, du hast ja die Highlights gesehen, hast du gesehen, ne? Wie fandst du es? Also ich weiß nicht, hast du die letzten Jahre UTMB eigentlich verfolgt, oder war das eher, was an dir eher vorbeigegangen ist? Wie fandst du es, so die ganze Atmosphäre und das Ganze? Ja, das ist natürlich immer sehr beeindruckend. Verfolgen tue ich das jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube, ich hätte das heute auch nicht geguckt, wenn das jetzt hier nicht Thema wäre. Aber findet ihr das denn nicht so faszinierend, dass da jemand gewonnen hat, der bei Hooker arbeitet so? Weißt du, das ist jetzt, auch, keine Ahnung, das ist so, als würde Ludwig jetzt das Ding gewinnen und jetzt hier wieder sitzen und einen Podcast mit uns aufnehmen. Irgendwie kann man das so gar nicht so richtig glauben, finde ich das, oder? Das ist jetzt auch, oder keine Ahnung, hier fährt einer bei der Tour de France mit und gewinnt einfach eine Etappe. So. Das ist einfach irgendwie der, ja, also keine Ahnung. Also ich glaube, man darf jetzt nicht irgendwie glauben, dass dieser Vincent Bolliard den ganzen Tag am Büro sitzt und dann mal morgens eine Stunde laufen geht. Ich glaube, lebt schon auch das Leben eines Profiathleten, auch wenn er vielleicht jetzt keinen Vertrag irgendwo hat oder so, aber ich meine, der beschäftigt sich ja Tag aus, Tag ein, auch beruflich mit Laufen. Also bei Hoka, glaube ich, da spricht man auch mal über Training und so oder geht auch mal zusammen Mittagslaufen oder so, wie auch immer. Also jedenfalls kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass der wirklich Einbußen hat. Dass der jetzt nicht, keine Ahnung, da jetzt vom Schreibtisch aufgestanden ist und dass, ja, ich mache jetzt mal UTMB, aber ja. Es ist trotzdem, dass Leute, die das ja wirklich professionell machen, das ist ja ihr Job, das jeden Tag zu machen, oder, weißt du? Also ich glaube, er hat halt nur einen anderen Job, so. Ja, das schon, das natürlich ist die eine Seite, das ist natürlich auch das Schöne an dem Sport, muss man auch sagen, und auch, dass der UTMB, der immer auch teilweise ja vielleicht auch zu Recht für seine Größe und Kommerzialisierung kritisiert wird, dass auch der noch solche Lücken lässt für solche Leute. Ich finde es halt fast noch interessanter von dem Aspekt, dass der Vincent Bouillard halt auch in der Szene bisher nicht wirklich bekannt war und auch ganz offensiv sagt, ich kümmere mich jetzt nicht um meine Social-Media-Profile und um meine persönliche Kommunikation, sondern ich mache das einfach aus Leidenschaft oder aus Interesse oder wie auch immer. Nichtsdestotrotz glaube ich aber tatsächlich, dass der halt einfach ein professioneller Semi-Profi ist, im Sinne von, hat jetzt vielleicht keinen Vertrag, aber wird sich wahrscheinlich auch die meiste Zeit seines Lebens mit seinem Training auseinandersetzen. Also das mit seinem Instagram und mit seiner Einstellung zum Laufen ist mir sehr, sehr sympathisch, muss ich sagen. die Frage ist natürlich, und das ist die Kehrseite der Medaille, bei wenn du so ein Monument gewinnst, wie es halt für ihn weitergeht, ne? Weil tatsächlich wird er jetzt gefragt sein, wie noch nie in seinem Leben, ne? Wird bestimmt, da werden bestimmt andere Leute auf ihn zugehen, ihm Angebote machen und so weiter und so fort, wie das halt so im Profisport üblich ist, ne? Wenn du jetzt einen großen Erfolg feierst. Genau. Aber ich wollte tatsächlich mit euch nochmal kurz drüber sprechen, und das habe ich auch schon mal in der Nachricht mal an euch geschickt, in privaten Chat. Wir haben ja so alle die Bilder gesehen, was da halt los ist, ne? Der Lukas hat es ja auch kurz angesprochen. Also das ist ja wirklich einfach unfassbar, wie viele Leute da sind vor Ort. Und ich aus meiner Warte sehe es eher nicht positiv, ne, weil so ein UTMB ist ja kein Stadtmarathon, ne, der jetzt, was weiß ich, 50.000, 60.000 Leute da irgendwie zulässt. Ne, es ist immer noch Natur, ne, und irgendwie, weiß ich nicht, also es hat schon so ein bisschen einen faden Beigeschmack hinter mir hinterlassen. Deshalb habe ich euch quasi dann auch direkt diese Nachricht geschickt. Auch diese Trauben der Menschen, die da den Leuten gerade auf der letzten Steigung in La Flégère, da sind wirklich Trauben von Menschen, sind an den Läufern hinterher gelaufen, und das sind schon so Ausmaße wie zum Teil bei der Tour de France, ne, wo es halt dann tatsächlich vielleicht auch so zu Zwischenfällen kommen kann, ne, was halt nicht so cool ist. Wie habt ihr das empfunden? Also wie seht ihr das grundsätzlich? Ne, weil ich so in Bezug quasi tatsächlich auch aufs Klima, ne, sehe ich das eher so mit sehr, sehr, sag ich mal, negativen Gefühlen, wie sich das da entwickelt alles. Ludwig? Also, ich bin ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite verstehe ich die Kritik vollkommen und bin da völlig bei dir, dass man sagt, man muss schon darauf achten, dass das Ganze ja wirklich mitten in der Natur stattfindet und jetzt eigentlich nicht unbedingt wie beim Straßenmarathon da ein komplettes Lauffestival stattfinden soll mit dem entsprechenden Müll, der dann ja auch produziert wird beispielsweise. Auf der anderen Seite glaube ich aber, also ich war jetzt noch nie selber vor Ort, aber auch das, was der Hannes da erzählt hat, werden ja ganz explizit diese Cheering Zones ausgewiesen, wo man dann eben komprimiert mehrere, weiß ich nicht, 100 Leute dann vielleicht hat, die dann entsprechend anfeuern mit Bengalos und Kettensägen. Also ich finde es schon auch ganz schön skurril, aber auf der anderen Seite auch irgendwie ja schon auch cool, auch für die Athleten natürlich, weil das schon pusht. Also ich kenne es ja selber auch, wenn du durch so eine Zone läufst, dann pusht dich das schon ganz schön, wenn dann so eine gute Stimmung ist und du willst dann auch gut aussehen und lässt dich dann vielleicht auch nochmal dazu verleiten, nochmal so ein bisschen die Haltung gerade zu rücken und zu schauen, dass du stabil bleibst. Also ich finde das persönlich sehr, sehr angenehm. Und offensichtlich ist es auch so, das fand ich ganz interessant, das hat ihm auch der Hannes heute erzählt, oder was heißt heute, in dem Podcast erzählt, in dem aktuellen, dass es dann wohl schon so ist, dass die ganzen Jubelnden dann akzeptieren, wenn man dann ein bisschen seine Ruhe haben will als Athlet und wenn man den Kopf wohl neigt, dann bedeutet das, lasst mich bitte, ich möchte jetzt da durchlaufen und das wird wohl respektiert. Ich kann es, wie gesagt, nur aus der Erzählungen jetzt referieren. Also ich glaube schon, also ich bin immer so ein bisschen der Meinung, klar, man muss aufpassen, dass es nicht zu, aus der Kontrolle gerät. Auf der anderen Seite ist es halt für so eine Veranstaltung wichtig, weil das halt einfach die Leuchtturmveranstaltung für diesen Sport ist und der UTMB, glaube ich, schon seine Verdienste hat, was die Popularität des Traillaufens angeht und des Sports angeht und die Tatsache, dass wir seit 3 Wochen über nichts anderes reden und auch Leute vielleicht mal in Berührung kommen mit dem Sport, die sonst sich nicht so dafür interessieren. Ich finde es einfach wichtig, solche Leuchtturm-Wettbewerbe und Events braucht man, glaube ich, einfach. Und wenn das gut kontrolliert ist, und ich gehe jetzt mal davon aus, dass 95% der Strecke da wirklich auch unberührt ist, ausgenommen von den 2000 Läufern, die sich da durch die Berge ziehen natürlich, glaube ich, haben die das schon unter Kontrolle. Was mich persönlich wesentlich mehr aufregen würde, das hat aber jetzt einfach mit der Beliebtheit des Wettbewerbs zu tun, ist, dass ich als Läufer dann schon 3, 4, 5 Stunden vorher am Startblock stehen muss, um überhaupt noch einigermaßen vorne starten zu können oder loszukommen. Das persönlich finde ich fast schlimmer, aber das lässt sich, glaube ich, gar nicht anders organisieren. Also ja, ich sehe die Kritik, ich verstehe die auch. Ich finde auch die Social-Media-Ausschlachtung teilweise, sagen wir mal, schon sehr, sehr professionell. Also da kann man durchaus auch sagen, ist das nicht ein bisschen zu viel an der einen oder anderen Stelle, wo da Bilder produziert werden mit eben Bengalos und so weiter. Aber auf der anderen Seite finde ich es irgendwie cool, weil das trägt halt dazu bei, dass solche Events auch weiterhin erfolgreich und beliebt sind und eben auch Werbung sind für unseren Sport letztendlich. Lukas, wie siehst du es? Ja, das Problem ist, ich glaube, wenn man das live sieht, wirkt es vielleicht mal ein bisschen anders als jetzt so die Highlight-Bilder, die natürlich auch sowas dann drauf abzielen, dass sowas gezeigt wird und so. Ich habe mich auch mal so ein bisschen, als hier so die Diskussion bei uns in Brand ist, ihr kennt ja jetzt die Einstellung, beziehungsweise die Einstellung von den beiden Jungs hier. Der eine ist pro, der andere ist ein bisschen kontra und dann habe ich mal so geguckt, aber außerhalb dieser Bubble gibt's, also diese wirst du halt jetzt nicht in der Tagesschau erleben, ja, dass er jetzt sowas kommt, ja, so ist es jetzt halt auch nicht und da muss man halt irgendwie auch, also ich meine, klar, man will auch irgendwo eine Werte schaffen und ja, ich sag mal so, ich habe mir dabei so gedacht, wenn du jetzt rot siehst und was dann hier so los ist, natürlich in dieser Bubble bin ich dann halt aber auch so ein bisschen drinne und du siehst ja halt auch ein bisschen die ganzen Berichterstattungen, da ist es natürlich auch ein bisschen schwierig, aus dieser Bubble rauszugucken und zu gucken, ja, ist es denn jetzt auch bei der Allgemeinheit so ein bisschen angekommen? Das ist, ich denke, in Frankreich ist das halt auch, kommt das auch ganz anders rüber, ja, aber jetzt auf die Leute, ja, ich glaube, dass, also ich persönlich finde es ja nicht so gut. Ja, wie gesagt, ich habe so ein bisschen das Gefühl dabei gehabt, dass das jetzt so ein bisschen gepusht wird, dass das so eine Art Tour de France-Erlebnis sein soll für die Leute. Ja, das ist aber kein Fahrradfahren, das ist halt Laufen und die Leute laufen halt ein bisschen langsamer an dir vorbei, als andere Leute an dem Fahrrad vorbeifahren, auch wenn es da auch berghoch geht. Nichtsdestotrotz ist dann halt, ja, es ist halt Natur, wie ihr schon sagtet, und da muss ich halt sagen, ja, das wird dem Sport eher wahrscheinlich einen negativen Schlagzeilen bringen als in die positiven, wenn die Leute anfangen, sich daneben zu benehmen. Ja. Klar, wenn es jetzt noch eine Bubble ist, die jetzt das zelebriert, dass sie da oben sind und sich einigermaßen verhalten und ich will mal jetzt da glauben, dass die Leute das respektieren, dass wenn man da vorbeiläuft und nichts mit denen zu tun haben will, dass sie dann auch einen Durchlauf durchlassen. Aber es wird auch andere Zeiten kommen, denke ich, wenn das ja so eine Art Erlebnis für die Leute wird, um sich dahin zu stellen, dass dann gibt's auch genug, ist es jetzt schon? Leute, die dann das ist es schon, die dann ist da ja oben, schon mittendrin. Ja, eben, und da meine ich ja, aber es wird halt noch schlimmer, dass Leute, ne, da vor Tag 3 Tage vorher da schon campen, das ist schon, und so. Bierchen aufmachen und so, wo siehst du, so weit bin ich jetzt nicht drin, ne, ob zu sehen, ob die Leute da wirklich schon ihre Zelte da aufschlagen da oben, von daher klar, das ist dann halt Natur. ich weiß auch gar nicht, wie die Gesetze da sind in Frankreich mit Wildcampen und sowas. Aber das darf man schon, ja. Also das habe ich tatsächlich da schon öfter gesehen, dass sie da in den Bergen die Zelte aufstellen. Also das kannst du doch schon da. Ja gut, da haben wir vielleicht auch ein kleines Problem damit, aber ich meine, in Deutschland geht das ja eigentlich einfach, dass du dir irgendwo ein Zelt hinstellst. Ja. Ich meine, klar, du bist wo kein Richter, da kein Kläger, aber vom Gesetz her ist es halt verboten und dementsprechend, wenn es da halt so ist, dass du da ein Zelt da aufschlagen kannst, dann werden wir irgendwann mal vielleicht auch so ja Zeltallee sehen, die Leute da hochlaufen müssen. Wobei, ob das wirklich erlaubt ist in Frankreich, weiß ich jetzt tatsächlich hundertprozentig nicht, aber ich habe es gesehen, dass die Leute da zelten und zwar schon diese Wochen vor Chamonix. Ja, aber ich glaube nicht, dass da die Polizei durchlaufen wird und dann jedes Zelt da abreißen wird. Das wird, soweit es wird halt nicht kommen, weil das wird zu viel werden. Aber ich, wie gesagt, das ist jetzt eher ein Blick in die Zukunft und ich sage, ich habe genug anderen Sport erlebt und gesehen, was das für Ausmaße nimmt und es wird meiner Meinung nach kein gutes Ausmaß nehmen. Andererseits muss ich natürlich auch Ludwig ein bisschen zur Seite springen und sagen, ja, es muss aber auch ein bisschen mehr in den Fokus rücken können, ja, um dementsprechend wenn die Leute dann so, dass vielleicht jetzt außerhalb, ja, wenn Leute, die jetzt nicht viel mit dem Laufen zu tun haben, so dann den Eindruck bekommen, ah cool, das ist ja cool, das sieht ja geil aus, da will ich auch mal vielleicht hin. Ich meine, New York Marathon oder Rot oder Ironman und das hat ja auch alles einen Mythos durch die Fans, die da auch dahin kommen und sich das dann halt antun. Ja. Ich meine, ohne Fans wird da kein Schwein gucken, ja. Nee, das ist ganz klar und ich muss sagen, ich meine, ich hatte ja auch schon das Vergnügen, zweimal im Rot am Start zu sein und Solara Berg hochzufahren, ist schon natürlich ein Erlebnis für sich und ich meine, das ist ja schon bei mir fast 20 Jahre her, aber es bleibt immer noch haften, ne? Das ist einfach so, aber da die Berge in den Alpen, das ist eine ganz andere Umgebung, ne? Das verträgt die Natur irgendwann einfach nicht mehr und wir sind halt an einem Punkt, ne, wo ich finde tatsächlich und da sind wir schon eigentlich schon lange, ne? Wir sind an einem Punkt der Selbstdarstellung. Und wenn man sich jetzt wirklich diese Traube der Leute anschaut, dann läuft da jeder mit einem Handy und filmt sich, filmt den anderen, filmt den Hannes oder den Ersten. Das ist halt so das Ding, wo ich mir denke, okay, der Hannes, der fand's cool. Ich fand, zumindest bis jetzt hatte von La Flegère nichts erzählt. Das, was ich halt meine, das passiert tatsächlich am letzten Berg. Und das, was er meint, ist halt so direkt am Anfang gewesen, ne, wo er halt in die Nacht reingelaufen ist, ne, da wo die Leute standen. Notre Dame war das, glaube ich. Notre Dame, genau. Und klar, ich finde, wenn sich die Leute benehmen, wenn es bestimmte Plätze dafür gibt, das ist okay und cool, ist ja in Rot, ne, genauso. Was ich halt dabei so ein bisschen wirklich daneben finde, ist so diese ganze Traube an den Selbstdarstellern mit den Handy, die alles filmen und so weiter. Ne? Das ist da, wo ich mir dachte, du hast da nichts zu suchen. Weißt du, so, also zumindest da bin ich völlig bei dir. Also das ist, glaube ich, das, wo ich viel größere Befürchtung habe, ist, dass es halt dann einfach irgendwann wie Marathonlaufen irgendwie zu einem guten Stil gehört. Ne? Wenn ich Topmanager irgendwo bin, dann muss irgendwo mal UTMB im Lebenslauf stehen. Und sei es bloß der, weiß ich nicht, die kleinen Strecken, die kurzen Strecken oder so. Und das fände ich wesentlich schlimmer, weil ich glaube, jeder, der ernsthaft den UTMB angeht, wie gesagt, welche Strecke davon auch immer und natürlich vor allem den 100-Meiler, der hat da auch eine ganz massive sportliche Ambition. Und für die meisten geht es tatsächlich darum, das einfach zu erleben und zu finishen. 95% des Feldes möchte er wahrscheinlich einfach finishen und die sollen, glaube ich, auch echt ein cooles, tolles Erlebnis haben und auch diese Cheering Sounds haben, finde ich da völlig legitim. Ich fände es tatsächlich schlimmer und das stimmt, Adrian, in die Richtung geht es ja auch teilweise schon, dass es dann mehr oder weniger um den Instagram-Account geht, dass man dann denen tolle Bilder dafür generiert und sagen kann, ich war da dabei und selbst wenn man dann eben doch irgendwie ein DNF hat, kann man zumindest sagen, ich war am Anfang beim Start dabei und ich war in Chamonix und hab da coole Bilder und coole Leute getroffen. Da sollte man eher aufpassen. Das stimmt. Da muss man sich aber überlegen. Gut, für den UTMB muss man sich ja auch qualifizieren. Da braucht man ja die UTMB-Punkte. Also da kann tatsächlich auch nicht einfach jeder einfach starten. Also von daher fände ich es da tatsächlich wichtiger zu schauen, wer startet da. Ist es ernsthaft eine sportliche Ambition oder ist es einfach nur ein dabei sein wollen? Und letzteres finde ich nicht gut. Ersteres soll dann auch tatsächlich ein vollumfängliches Erlebnis sein, weil ich glaube, den UTMB macht ein normaler Läufer, eine normale Läuferin vielleicht einmal, höchstens zweimal im Leben, wahrscheinlich wirklich nur einmal. Und insofern sollte es auch wirklich ein tolles Erlebnis sein. Genau. Und wo wir jetzt schon beim Thema Erlebnis sind, ich muss sagen, ich hatte jetzt auch letztens ein Erlebnis mit einem Buch, was ich letztens gelesen habe. Ja. Jetzt geht's weiter mit der Kontroverse. Da geht's weiter mit der Kontroverse und wahrscheinlich jetzt wird's noch mehr kontrovers als eben gerade tatsächlich. Wir sprechen von dem Buch Die Essenz des Laufen, des Laufens von Juliane Brunes, der Mitgestalterin des Podcasts. Und jetzt hilf mir bitte auf die Sprünge, weil ich es schon wieder vergessen habe. Der Podcast heißt Vom Laufen. Vom Laufen. Und das Portal heißt Alles Laufbar. Okay, ich muss sagen, also ich habe die bis vor vielleicht 2 Monaten gar nicht gekannt. Also ich bin dann ganz zufällig darauf gestolpert über den Daniel von LLA ehemals. Der schreibt da Artikel oder hat einen Artikel für die geschrieben, da haben wir drüber gesprochen, mal mit ihm. Dann bin ich tatsächlich über den Podcast gestolpert und darüber dann wiederum über das Buch, weil die haben tatsächlich zu dem Buch einen Podcast gemacht und dann hat mich das tatsächlich mit dem Thema gecatcht, weil ja, das ist was mich interessiert. Und dann habe ich mir kurzerhand das Buch gekauft, habe dann an euch beide eine Nachricht hinterlassen, ob wir darüber sprechen wollen. Lukas hat abgewunken, aber der Ludwig war natürlich direkt dabei. Ludwig, deshalb die Frage an dich, wie fandst du das Buch? Wie waren deine Erwartungen darauf und wie? Ja, nochmal kurz zum Kontext. Ja. Juliane Brunes in der Tat gehört zum Alles Laufbar-Team, ist selbst eine sehr, sehr gute Ultra-Trail-Läuferin, hat beim ZUTT dieses Jahr die dritte Frau, glaube ich, gewonnen. Also Platz 3 bei den Frauen. Das wusste ich auch nicht. Ist auch beim Allgäu Panorama Ultra mit mir zusammen in der Startlinie gewesen und war eine Stunde schneller als ich. Also wirklich eine gute Läuferin. Ich habe die gesehen, als sie dann neben mir im Downhill runtergepaced ist und habe mir gedacht, wow, okay, die ist weg. Also eine gute, sehr gute Läuferin. Und ich muss auch nochmal sagen, auch die Plattform sowieso, alleslaufbar.de, ist sehr, sehr gut. Das macht sie mit dem Christian Brunes zusammen. Da gibt es diverse Podcasts. Der Benny Bublak gehört auch zu dem Team. Also das ist wirklich ein Portal, wo man sich sowohl lesend als auch hörend da vollumfänglich zum Thema Trailrunning informieren kann. Und der Vom Laufen-Podcast, das war eigentlich der erste Podcast, den sie mit ihrem Mann zusammen gemacht hat. Und was mir an dem Podcast sehr gut gefällt, ist, er nennt sich ja als Untertitel das Lauffeuilleton. Und da geht es tatsächlich darum, dass man über Laufthemen spricht, so ein bisschen ja in die Metaebene geht, so ein bisschen sich von anderen Seiten her dem Thema nähert. Und ich finde den Podcast total großartig. Da geht schon los. Das wird tatsächlich auch was, worüber man sich hier unterhalten könnte. Ich hatte das Vergnügen, eine Unterhaltung zu hören, ob man sich Schuhe zubindet oder nicht, bevor man laufen geht. Und ich hab fast an mein Getränk verschluckt, aber ich wollte es nicht glauben, dass man sich wirklich darüber unterhält. Ja, aber ja gut, auch, okay, warum nicht? Das sind halt auch so kleine Themen. Also ich find's wirklich teilweise nicht nur unterhaltsam, sondern wirklich geht's schon in die Tiefe. Also ich kann schon empfehlen den Podcast. Also insofern, wie gesagt. Also das war jetzt kein irgendwie Hate dagegen oder so. Ich war nur darauf nicht vorbereitet, weil das war. Ja, das ist ja das Schöne auch dran. Ja, das ist ja auch das Schöne dran. Lukas, hast du die mal gehört? Nee, noch nicht. Ich kenne den Podcast nicht. Okay. Aber das mit den Schuhen zu finden, finde ich gut. Ja, also muss man ausprobieren, ob ich es nicht mache. Ist ja auch ein Thema. Also, aber du musst dir vor allem diese Unterhaltung anhören. Also das ist so wirklich, da wird wirklich mit allen Mitteln darum gekämpft, ne, dass man sich die Schuhe nicht zuwinden darf oder warum man sich wirklich zuwinden sollte. Also das ist schon interessant. Ja. Aber man muss fairerweise sagen, da gibt es eine Kategorie in dem Podcast, das heißt irgendwie All In und All Out. Stimmt, ja, und ja. Da diskutieren die eben genauso hier teilweise auch Partikularthemen. Ja. Und da gibt es ja auch wirklich eine Meinung dazu. Also ich habe da auch eine Meinung dazu. Also ich binde mir die Schuhe beim Laufen immer, aber sonst eigentlich nicht. Also ich schiebe auch immer mit Schuhlöffel mich rein, beim Laufen aber schon natürlich. Also bin ich schon, naja, wie auch immer, wollen wir jetzt gar nicht ausarten lassen. Aber zum Thema Buch. Wie will man denn laufen, ohne sich die Schuhe zuzubinden? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Du kannst ja die Schuhe schon fertig gebunden haben sozusagen und dann kannst du mit dem Schuhlöffel dich halt reinpressen und weißt, die Bindung stimmt aber. So. Zum Ausziehen zum Beispiel mache ich es ja auch nicht auf. Ich schlüpfe dann auch raus aus den Schuhen und lasse dann halt dann stehen bis zum nächsten Mal. Das mache ich tatsächlich in meinen normalen Straßenschuh auch. Ne? Also ich binde sie auch nicht. Also manchmal binde ich sie beim Anziehen, aber beim Rausgehen aus dem Schuh tatsächlich gehe ich so raus. Aber ich kann mir nicht vorstellen, einen Laufschuh nicht zuzubinden. Also das geht einfach gar nicht. Also so viel Zeit muss sein. Das ging wirklich so weit, dass die Juliane da angefangen hat, irgendwie Sekunden zu zählen, wie viele Sekunden man im Leben dadurch spart. Und wow, also da habe ich gesagt, oh krass. Ja, aber du siehst, wir reden auch schon 3 Minuten drüber. Also ja, klar. Also es hat mich auf irgendeine Art und Weise getriggert, tatsächlich. Ja, sehr gut. Ja, aber zum Buch ist tatsächlich. Zum Buch. Ja. Zum Buch zurück, genau. Also ich hatte deswegen schon Erwartungen an das Buch und habe auch die Folge vorher gehört, wo sie darüber spricht, dass das Buch dann erscheinen wird und sie ja schon so ein bisschen vorgestellt hat, um was es da gehen wird. Und habe das Buch dann auch sofort gelesen und habe es auch schnell durchgelesen und muss sagen, mir hat es extrem gut gefallen. Wir werden jetzt wahrscheinlich gleich darüber sprechen, warum wir uns da nicht ganz einig sind, aber ich fand es wirklich sehr, sehr gut. Vielleicht ganz kurz dazu, wie es aufgebaut ist und was es eigentlich geht. Also das Buch ist so aufgebaut, dass die Juliane aus einer sehr persönlichen, eigentlich komplett persönlichen Sicht beschreibt, was das Laufen für sie bedeutet. Es ist in verschiedene Kapitel aufgeteilt und im Prinzip werden verschiedene Rennen abgehandelt, die sie in den letzten Jahren, sage ich jetzt mal, gemacht hat. Und dazwischen wird immer wieder so ein bisschen philosophisch eingestreut, neben den Rennberichten, die es dann auch jedes Mal gibt, was so die Essenz eben aus den Läufen ist, was aber auch die Essenz des Laufens für sie ist, des Trainings, wie sie zum Laufen gekommen ist, was Laufen für sie bedeutet. Und am Ende dann, das ist ja auch noch ganz interessant, berichtet sie auch darüber, wie es ihr mit der Schwangerschaft gegangen ist. Die beiden haben ja auch eine kleine Tochter. Und das ist dann sozusagen das letzte Kapitel, die Schwangerschaft und wie es dabei und danach war und weiterging. Um jetzt vielleicht gleich ins Detail ganz kurz reinzugehen, also das Buch hat 184 Seiten, ist im April 24 erschienen, also relativ neu noch. Und was ich aber wirklich schon echt großartig fand, ist der Beginn des Buchs, weil der völlig unerwartet ist. Also ich will jetzt auch nicht zu viel spoilern, aber nachdem es wirklich gleich am Anfang ist, glaube ich, verrate ich da jetzt nicht zu viel. Es geht nämlich am Anfang um den Suizid ihres Vaters, den sie beschreibt, beziehungsweise nicht den Suizid beschreibt, sondern wie sie davon erfährt und wie sie dann ihre Schwestern informiert und so weiter. Und damit habe ich ja überhaupt nicht gerechnet, dass das sozusagen das erste Kapitel ist, auch schon sehr, sehr direkt. Das Buch ist insgesamt auch sehr direkt geschrieben, fast schon so eine Art Stream of Consciousness, wenn man so will. Also alles sehr, sehr direkt auch und klar benannt. Und das hat mich am Anfang schon erstmal völlig bekommen, weil ich damit einfach nicht gerechnet habe. Es ist so ein bisschen, wie man in so ein Rennen reingeht eigentlich, ne? Also so ein bisschen über Pace sozusagen. Gleich volle Kanne, alles raushauen, was man hat und völlig unerwartet das Tempo aufnehmen. Und das fand ich extrem spannend, weil es mich sofort gecatcht hat. Also ich fand das Thema sehr, sehr berührend. Es ist aber jetzt auch nicht überemotional geschrieben, sondern eben schon auch knackig geschrieben. Also das ist als Beginn schon mal sehr, sehr interessant für mich gewesen und dann ging es entsprechend weiter, aber ich will jetzt gar nicht so viel vorwegnehmen. Genau, also ich muss aus meiner Sicht sagen, also aufgrund des Titels war ich doch schon sehr, sehr gespannt auf das Buch, aber ich muss dann wiederum sagen, der Blick in den Inhaltsverzeichnis, ich habe mir das Buch gekauft, ne, bestellt online, der Blick in das Online-Verzeichnis war schon so bei mir so eine kleine Ernüchterung, weil ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde in Wettkämpfen, also ich kann wirklich nur von mir sprechen, aber dadurch hat mich das Buch tatsächlich gar nicht so gecatcht. Im Wettkampf findest du keine Essenz des Laufens. Ne? Ein Wettkampf ist eine künstliche Blase, die wir irgendwo erschaffen haben. Und da habe ich mir gedacht, oh nee, schon wieder irgendwelche Wettkampfberichte. Weißt du, wir sind beide oder wir alle drei sind schon so viele Wettkämpfe gelaufen. Ne? Wir haben so viel mitgemacht und jeder erlebt das so ein bisschen mehr oder weniger auf die individuelle Art und Weise. Aber ich weiß nicht, das mit einer Essenz des Laufens zu verbinden, da war ich irgendwie davon schon sehr überrascht. Ne? Gut, ich habe es mir halt durchgelesen. Ich fand den Anfang auch sehr ansprechend und hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen weitergeht, weil die Art und Weise, wie sie damit umgeht, mit den Ausflügen in den Allgäu und so weiter, ne? Also in die Berge im Allgäu, sie hat ja zu dem Zeitpunkt im Allgäu gewohnt. Ne? Also der erste Kapitel an sich fand ich gut und somit das Beste an dem Buch. Aber ich muss sagen, ich bin es einfach ein bisschen müde mittlerweile, Rennberichte zu lesen, auch in irgendwo in diesem Zusammenhang. Ich habe da auch tatsächlich keine Essenz so für mich gefunden. Sie sagte, glaube ich, auch im Podcast, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber sowas wie, ja, sie hat sich quasi genommen, sie wollte nichts Autobiografisches schreiben und im Endeffekt kann man da jeden anderen reinsetzen. Aber auch da würde ich widersprechen, weil jeder macht eine andere Erfahrung, ne, im Wettkampf. Also ja, also von daher, also das ist schon so das Erste, was mir halt nicht so, ja, wo sie mich nicht gecatcht hat. Die hat mich einfach damit nicht gekriegt. Ja, ja, also ich verstehe das, dass du erst skeptisch wirst, wenn es um Rennberichte geht, weil Rennberichte finde ich jetzt auch langsam ein bisschen zu vieles gut und da gibt es einfach zu viele schon, das stimmt, aber ich finde, sie macht es halt auch ganz gut, weil was mir gut gefällt, ist, dass sie diese Rennberichte ja immer aufbricht mit eben, ja, ich sage jetzt mal philosophischen Ansichten, mit Metaebenen, die sie da schafft, und was ich extrem gut finde, ist, dass sie da immer auch einen sehr, wie soll ich sagen, einen guten Zugang zu den Rennen bringt, weil es sind schon Rennen, die man jetzt nicht einfach so mitmacht. Also der Zurt ist zum Beispiel dabei, es sind noch ein paar, ich glaube in Afrika ist eins dabei, Atlas, weiß nicht, was noch alles dabei ist. Genau, richtig, Tour Monte Rosa ist dabei. Der Transalp. Genau, Dalmatien, Piz Alpine Glacier Trail und so weiter. Also das sind alles so Rennen, das sind schon ambitionierte Rennen, die man jetzt vielleicht nicht so im Alltag mal macht. Aber das ist mein zweiter Kritikpunkt. Weißt du, dass sie gerade diese Rennen nimmt, dass sie wirklich so richtig krasse, ausgefallene Dinger nimmt, bis auf das allererste. Ne? Da verrate ich auch nicht viel, weil im Podcast haben sie es auch nochmal kurz, hatte Mann es nochmal kurz vorgelesen, ihr erster Wettkampf war ein 5-Kilometer-Lauf, ne? Wo sie noch nicht mal Rennschuhe hatte, also Laufschuhe, sondern irgendwie ist mit irgendwelchen Lifestyle-Schuhen gelaufen. Aber ich habe mir auch beim Lesen gedacht, warum müssen das immer so diese krassen Dinger sein? Ne? Dafür, dass die ja, ich glaube aber, das sind halt die intensiven Erfahrungen. Also ich meine, beim Münchenmarathon, glaube ich, kriege ich jetzt keine Erkenntnisse bei mich selber mehr. Du nicht, aber ein Neuling schon. Ich glaube, das Buch ist vielleicht eher an Neuling gerichtet. Ne? Also wie ich am Anfang gesagt habe, also wir drei haben einfach zu viele Wettkämpfe schon gemacht. Und deshalb hat sie mich damit nicht gekriegt, auch in der Art und Weise, wie sie es geschrieben hat. Also du sagst es schon richtig, ne? Die Art und Weise, wie sie es geschrieben hat, war schon ganz okay und mal ein paar ausgefallene Wörter, irgendwie, die ich sonst nie gehört habe. Aber also mich hat sie damit nicht gekriegt. Also, ich kann vielleicht zwei Beispiele nennen, die ich total gut finde und die vielleicht auch zeigen, dass ich dann schon so ein paar Erlebnisse oder Aha-Erlebnisse hatte, wo ich mir gedacht habe, ja, genau so ist es. Natürlich weißt du schon irgendwie, aber so richtig benannt finde ich es schon richtig gut. Es sind zwei Dinge, die ich da ansprechen würde. Das eine ist das Resonanzverhältnis, auf das sie immer wieder zu sprechen kommt. Übrigens auch im Podcast ist es immer wieder eine Referenz, die die beiden aufmachen. Das Resonanzverhältnis von Hartmut Rosa, das ist ein Philosoph, den sie wirklich oft zitieren. Und Resonanzverhältnis heißt im Prinzip, da muss ich jetzt tatsächlich ein bisschen spicken, dass man sozusagen die Umgebung oder das, was man gerade macht, dass man sozusagen eins damit wird oder das aufnimmt oder sozusagen eine mentale Resonanz dazu, ein Spiegelverhältnis schafft. Also das heißt, dass ich, wenn ich jetzt beispielsweise beim Allgäu Ultra laufe, dass ich dann die Landschaft, die Umgebung, die Stimmung dann auch miterlebe und da auch so nur aufgehen kann, wie ich aufgehe, wenn ich eben dieses Rennen oder dieses Lauferlebnis habe, weil es dann einfach ein komplett körperliches und mentales Verhältnis zu meiner Umgebung letztendlich aufmacht. Und das ist dieses Resonanzverhältnis, das ich sehr spannend finde. Natürlich weißt du irgendwie, das findet statt, aber du hast es so noch nie formuliert, zumindest ich, noch nicht so formuliert wahrgenommen. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch wesentlich spannender finde, ist die simulierte Unbedingtheit, die sie zitieren von auch einem Philosophen, Wolfram Eilenberger heißt der. Den kennt man aus der Sternstunde Philosophie beispielsweise. Das ist ein Podcast, soweit ich weiß. Kommt auch im Fernsehen, meine ich. Kann sein, ja, genau. Und das finde ich auch sehr spannend, weil das nicht nur beim Laufen, sondern auch in vielen anderen Lebensbereichen, die mit Leidenschaft zu tun haben, eine wichtige Rolle spielt. Das ist nämlich das Gefühl, dass man gerade in einer Situation ist, in der es um alles geht. Also das heißt, ich bin jetzt auf Kilometer, weiß ich nicht, 95 beim Zut und weiß, ich habe noch 10 Kilometer vor mir und ich muss das schaffen, weil sonst... Es geht um Leben und Tod, ja. Also ich, und um das durchzustehen und das zum Ziel durchzubringen, muss ich solche Situationen ja auch schaffen. Also ich muss mich ja motivieren durch sowas. Und das Gleiche zum Beispiel passiert im Fußballstadion, wenn ich weiß, die Bayern spielen gerade im Champions League Finale nächstes Jahr in München gegen Real Madrid und wir haben die 95. Minute Nachspielzeit und ich weiß, wenn der Elfmeter jetzt verschossen wird von Harry Kane, dann ist das Ding weg und es geht aber jetzt um alles. Champions League Sieg, wenn das nicht passiert, dann geht die Welt unter und wenn es passiert, ist alles wunderbar. Also so, das ist diese simulierte Unbedingtheit, wenn die natürlich nicht, die ist ja simuliert, wie gesagt, ne? Es geht ja nicht um alles. Und für mich persönlich, also die Welt wird nicht untergehen, wenn ich den Allgäu-Ultra nicht finische. Für mich persönlich aber schon, deswegen geht es für mich eben um alles. Oder UTMB, Hannes Namberger, wenn der beim UTMB startet, dann weiß er, heute gebe ich alles, es geht um alles oder nichts. Und das finde ich total gut, mal so formuliert zu finden und eben auch aus ihrer eigenen Situation betrachtet, formuliert. Und ja, also ich finde das total gut, mich hat das echt wirklich sehr gut angesprochen, auch stilistisch vielleicht, weil das auch, was du auch angesprochen hast. Auch stilistisch finde ich sehr gut, weil ich finde, was das Buch ein bisschen ausmacht, ist, dass es nicht pseudophilosophisch ist, sondern natürlich schon immer so versucht, in die Metaebene einzudringen, aber dann auch immer wieder so stilistisch aufbricht. Ja, also sie spricht da über irgendwelche Philosophien oder Dinge, die in ihrem Kopf vorgehen, Juliane, und dann plötzlich kommt so eine Interjektion wie zack und das war's. Also so ein Renndialog sozusagen. Also das bricht, wird dann wieder aufgebrochen, so dieser Gedankengang. Und das finde ich eigentlich auch zum Lesen sehr zugänglich, unterhaltsam und so, wie ich eigentlich dann auch denken würde. Ja? Also wenn ich jetzt irgendwie beim Lauf über was nachdenke und dann plötzlich merke ich, aber ups, da ist es eine Wegmarkierung, auf die muss ich achten oder keine Ahnung, eine VP kommt, plötzlich ist der Gedanke wieder weg und es kommt irgendwie was ganz anderes, auch stilistisch anderes. Also ich finde es spannend, auch vom Schreibstil her. Mhm. Ja, ich meine, es war schon so ein bisschen anders tatsächlich, ne? Also fand ich auch. Ich fand es tatsächlich auch so ein bisschen, wo ich mir gedacht habe, da will jemand so richtig, ne, so richtig irgendwie mit einem schönen Schreibstil irgendwie auftrumpfen, so irgendwie, ne, gerade die so und so Gedanken. Aber ich muss wirklich tatsächlich sagen, also dieser Titel ist für mich irreführend. Also würde das Buch heißen, keine Ahnung, meine krasse Erfahrung beim Zut oder sowas, ich hätte es mir nicht gekauft. Also sie hat mich gekriegt über den Titel. Ich muss aber jetzt dazu sagen, okay, also was heißt für mich Essenz? Weil ich meine, ich habe mir schon oft genug selber darüber Gedanken gemacht. Ne? Ich bin ja auch gerne mal auch so ein Hobbyphilosoph und mache mir über alles andere, über alles mögliche Gedanken. Ich meine, im Endeffekt bedeutet Essenz für mich, das ist der Kern oder das Wesentliche an einer Sache. Ne? Und so gesehen ist erstmal Laufen für mich frei von allem. Ne? Laufen ist einfach Laufen. Ne? Also allerbestes Beispiel Forrest Gump. Ne? Also es gibt kein besseres Beispiel als Forrest Gump, der einfach aufsteht und sagt, ich gehe jetzt laufen. Und dann läuft er 2-3 Jahre, ich weiß es nicht, ist schon zu lange her, um mich daran zu erinnern, er läuft und läuft und läuft. Und dann sagt er, ey, okay, ich bin müde, ich gehe jetzt nach Hause. So, Laufen einfach des Laufens Willens. Da liegt irgendwo die Essenz. Alles andere ist, was wir persönlich reinstecken. Und wir drei, wie wir hier jetzt sitzen, miteinander reden, für uns drei sind diese Sachen, die wir da reinstecken, für jeden einzelnen andere. Ne? Und deshalb, ja. Genau. Und deshalb, aber guck, nochmal ganz, ganz, ganz kurz, weil das ist halt für mich wichtig, warum das für mich nicht funktioniert hat. Anderes Beispiel ist zum Beispiel, ich zeichne super gerne. Ne? Und ganz im Gegenteil zum Laufen ist das nichts, wo ich jetzt irgendwie, also erstens mache ich das schon viel, viel, viel länger als das Laufen. Also ich zeichne schon wirklich seit meinen Jugendtagen. Ne? Und es ist nichts, wo ich mir gedacht hätte, ich muss da an irgendeinem Wettbewerb teilnehmen, ich muss irgendwie damit Geld verdienen, ich muss das irgendwie online auf Social Media stellen oder sonstiges. Ich mache es schlicht und einfach für mich. Ne? Also die Essenz des Laufens liegt einfach, des Zeichnens liegt für mich im Zeichnen. Ne? So, und tatsächlich ist es für mich mittlerweile so, und deshalb habe ich mit dem Buch auch so ein kleines Problem, weil die Wettkämpfe für mich mit meinen 51 Jahren und mit den 2 Wettkämpfen, die ich letztens in den letzten 4 Jahren gemacht habe, spielt das so für mich keine Rolle. Und ich suche diese Essenz woanders. Und ne, und deshalb. Aber, ja. Ja. Erzähl durch. Aber ich glaube, den Anspruch hat die Juliane in dem Fall auch gar nicht, dass sie eine allgemeingültige Essenz des Laufens formulieren will, sondern vielleicht muss der Titel dann auch heißen Meine Essenz des Laufens. Ja, vielleicht sollte es aber ganz anders heißen, weil ich hab in diesem Buch nirgendwo eine Essenz gefunden. Weißt du, weil schon alleine durch diese Wettkämpfe, ne, also für mich, also egal ob ich jetzt ich will jetzt keine Wettkämpfe verteufeln, um Gottes Willen, aber die spielen einfach für mich keine Rolle jetzt. Und aber als in der Zeit, als das für mich noch wichtig war und ich da jetzt irgendwie Ambitionen hatte, selbst da würde ich keine Essenz des Laufens suchen, keine Essenz des Laufens suchen, weil ja, da findest du es auch nicht. Ich glaube, wenn ich vom Begriff Essenz mal hergehe und mir überlege, Essenz bedeutet ja für mich das, was etwas besonders ausmacht. Also sozusagen die Grundzutat oder weiß ich nicht, das Destillat, wie auch immer man es dann formulieren möchte als Synonym. Ich finde schon, dass er das letztendlich gut beschreibt. Es gibt ja dann sogar am Ende des Buchs eine Zusammenfassung, wo sie dann also wirklich auflistet, beim Laufen geht es nicht nur darum, das, nicht nur darum, das, ja, nicht nur darum, das, sondern auch da. Also wie ein Rezept eigentlich letztendlich, was ich eine der wirklich schönsten Liebeserklärungen für den Laufsport finde, die ich bisher so gelesen habe. Kann ich alles unterschreiben. Also es ist wirklich eine schöne Auflistung. Und sie schreibt ja auch davon, es gibt da eine Stelle, die ich auch total gut finde, die habe ich mir auch markiert, da geht es um die kathartische Wirkung des Laufens. Also das heißt, auch gesellschaftlich gesehen, dass es ja immer wieder oder dass es viel zu wenig Möglichkeiten gibt bei uns in der Gesellschaft, eine Katharsis zu erfahren. Also im Sinne von, wie schaffe ich es, die Sorgen loszuwerden? Wie schaffe ich es, mal auszubrechen, auch emotional auszubrechen? Weil man sich sowohl im beruflichen Leben als auch sonst überall sehr korrekt verhalten muss, sehr formalistisch verhalten muss. Wenn es mal Ausbrüche gibt, dann sind es Shitstorms auf Social Media, wenn man andere Leute niedermacht. Ja, also traut man sich ja auch nichts mehr, weil man weiß, dass man dann, dass nur die Lauten sich durchsetzen können. Aber so diese kathartische Wirkung des Laufens beschreibt sie da ganz gut. Das heißt, die Möglichkeit auch tatsächlich mal emotional alles zu investieren, eben in ein Rennen. Dafür braucht man dann vielleicht auch Rennen, um Das wäre nämlich meine Frage. Das ist eine persönliche Frage. Ja. Das ist die persönliche Frage. Also ich glaube, bei mir ist es schon auch so. Natürlich kannst du im Training ballern ohne Ende. Aber so wirklich, dass du bis ans Limit gehst, das glaube ich, ist schon der Wettbewerb nochmal eine andere Kategorie, also für mich zumindest schon auch. Die Frage ist, ob du das wirklich brauchst, bis ans Limit zu gehen, weißt du? Brauchst du? Weil guck mal. Also, ja, Limit ist die Frage, aber ich glaube, also um diese Essenz eben so wahrzunehmen, wie sie ist, oder vielleicht auch für sich was mitzunehmen, was Neues, einen neuen Reiz oder eine neue Erkenntnis oder so, vielleicht braucht man das Rennen nicht immer, aber vielleicht ist ein Rennen ein guter Kontext oder eine gute Umgebung für sowas. Ich finde, das ist auch für jemand, der jetzt mit dem Laufen anfangen möchte, ne, ist das vielleicht auch so ein bisschen der verkehrte oder das so zu beschreiben, finde ich nicht ganz korrekt, weil ich meine, die 99% von uns sind zum Laufen gekommen, weil sie jetzt irgendwelche Wettkämpfe, meistens ist das der Marathon, ne, oder für viele ist das vielleicht der 10 Kilometer noch. Also es ist immer der Wettkampf, ne, aber das Laufen hat ja viel mehr zu bieten als ein Wettkampf. Was in der Essenz des Laufens für mich ausmacht, ist unser Sonntagmorgenlauf um 6 Uhr irgendwie irgendwo im Wald einfach mit sich sein, auch jetzt irgendwie keine Kopfhörer, kein Handy, kein gar nichts. Du bist einfach mit sich selbst und du läufst und auch nicht irgendwie, ich habe jetzt Intervalle oder Tempolauf oder sonstiges, sondern du läufst, ne? Du läufst und dann kommst du und dann zehrst du davon den ganzen Tag. Aber, und da liegt bei mir, also die Essenz muss ja nicht immer was mit so einem Highlight, mit so einem, weißt du, Katharsis. Ja, aber das beschreibt es ja auch. Weißt du? Das beschreibt es ja auch. Also gerade im ersten Kapitel. Aber wofür dann die ganzen Kapitel über die Wettkämpfe? Weißt du, das kann man ja ganz... Ja, weil das sind ja verschiedene Komponenten des Laufens. Also was mir zum Beispiel auch wahnsinnig gut gefallen hat am Anfang, das erste Kapitel, was wir schon zitiert haben, ist, dass sie, wenn sie in den Berg, sie beschreibt dann, dass wenn sie auf den Berg geht, dann tauscht sie den Trauerrucksack mit dem Trailrucksack. Genau. Ja, das ist eine wunderbare Analogie, weil sie eben die Trauer durch den Tod ihres Vaters, die kann sie im Tal lassen und wenn sie der Berg ruft, dann geht sie auf den Berg, hat den Trailrucksack und lässt die Trauer zurück. Also das hat jetzt nicht nur was mit Wettkämpfen zu tun, sondern natürlich auch mit dem Laufen selber, mit dem Training, mit der Vorbereitung für Wettkämpfe. Das gehört ja alles dazu und ich finde schon, dass sie die Komponente mit beleuchtet. Ich finde, sie hätte den ersten, also ich hätte mir echt gewünscht, dass sie den ersten Kapitel über die nächsten 3 oder 4 fortführt, weil da hätte man viel mehr drüber schreiben können, ne, weil wie gesagt, also so über, man liest zu viel oder hört im Podcast so viel über verschiedene Wettkämpfe und was man dabei empfunden hat und was die mit einem machen und so weiter, aber wie gesagt, mein Eindruck ist halt so der und meine eigene Erfahrung, dass du das, was du da mit Essenz des Laufen meinst, also zumindest, ich beschränke das jetzt einfach auf mich, ich würde das niemals bei einem Wettkampf suchen. Ne? Sondern der Wettkampf hat für mich eine ganz andere Zielsetzung. Genau. Aber okay, um den Lukas mal so bisschen, gerne was sagen. Genau, ich den Lukas mal so ein bisschen mitzunehmen. Wir spielen hier so ein bisschen all in, all out. Der Ludwig ist all in, ich bin all out, um diese Podcast in diesem Podcast-Dings zu bleiben. Lukas, was wäre so jetzt so dein Fazit, nachdem du das alles gehört hast? Würdest du das Buch kaufen und lesen oder würdest du sagen, eher nicht? Soll ich jetzt schon sagen oder soll ich mal was zu dem Buch? Sag es mal was zu dem Buch, ja klar. Ja, und dann am Ende dein Fazit, ja. Okay, also ich habe jetzt gerade euch so ein bisschen zugehört, war jetzt aber ein bisschen Zuhörer hier und habe gemerkt, der Ludwig, der ist Läufer durch und durch. Der Ludwig, der macht halt nichts anderes. Der Ludwig, weißt du, der kriegst du nicht aufs Fahrrad. Ja, den kriegst du höchstens mal auf die Hanteln, aber ansonsten macht er halt, das ist sein Ding, ja. Und das merkst du auch an dem Buch, dass der findet, der zieht da seine Dinger raus und finde ich auch gut. Also ich habe gerne zugehört. Aber dazu habe ich gleich nochmal eine Frage, zu was du vorhin gesagt hast, weil das habe ich irgendwie nicht richtig verstanden. Jetzt der Adrian, man merkt halt, der Adrian, der ist halt sehr breit gestreut. Ja, der macht halt gerne was anderes, gell. Und ich muss sagen, ja, wobei wenn ich dich unterbreche, aber das hat jetzt tatsächlich bei dieser Unterhaltung spielt das keine Rolle, weil also ja, irgendwie schon. Also, weil der Ludwig zieht da sehr viel raus, habe ich immer gemerkt. Der sucht sich da immer die Kapitel und was ihn da an dem, wie sie es beschreibt und so und wie sie das sucht. Und also ich kann dir mindestens das gar keine Rolle. 5 verschiedene Bücher, reine Laufbücher nennen, von denen ich sehr viel für mich rausgezogen habe und aus die für mich wirklich einfach richtig, richtig schöne Bücher waren. Aber darum geht's nicht. Es geht einfach darum. Ja, vielleicht fühlst du dich auch verarscht von dem Titel. Also ja, tatsächlich. Ja, also ich bin quasi, das klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich bin da so ein bisschen reingelegt worden. Ne? Also ich habe da was anderes erwartet. Ne? Unter dem Titel habe ich ein bisschen, ich habe so ein bisschen da, auch so wie den Podcast gestalten, habe ich eher so ein bisschen was, etwas mehr Philosophisches erwartet. Etwas mehr, wo man halt einen Wettkampf auch erwähnt, weil es natürlich zum Laufen dazugehört. Aber dann nimmt der Wettkampf 90% des Buches ein. Und ich muss auch zum Schluss sagen, den Kapitel über die Schwangerschaft habe ich mir erst gar nicht durchgelesen, weil mich das wirklich tatsächlich null interessiert hat. Ne? Das war überhaupt nicht, also unsere Familienplanung ist abgeschlossen. Also meine Na ja, gut, aber also, wenn du jetzt natürlich, wenn du jetzt sagst, eine junge Frau liest es oder auch eine ältere Frau. Und sagt, ja, was ist denn, wenn ich schwanger werde? Und ich sehe dann am Ende, ja gut, es funktioniert, aber sehr gut sogar. Nicht das missverstehen. Ja, ich will das Buch jetzt nicht sagen, das Buch sollte keine lesen, um Gottes Willen. Ich sag ja nur, dass es für mich nichts war, ne? Das ist ja aber auch wieder so ein Ding, gell? Also ich meine, der Adrian, ich verstehe den Adrian vollkommen. Ich habe da auch gedacht, ne, ist es denn was für mich, wenn ich jetzt was höre über jemanden, der schwanger ist und dann läuft, ist dann halt, weißt du, man geht ja, wie der Adrian sagt, vielleicht mit anderen Erwartungen an das Buch und das, Erwartungen sind ja immer schon so ein bisschen ein Hindernis, so, weißt du, wenn ich mir jetzt einen Film oder eine Serie und ich gehe da mit gewissen Erwartungen rein, weil ich den Trailer so cool finde und dann sage, hey, das ist doch komplett was anderes, das möchte ich so nicht haben, dann ist es ja mein eigenes Problem, ja? Und dann ist es dann natürlich auch, wenn der Adrian ist jetzt auch, oder wir alle sind alle ein bisschen fortgeschrittenen Alter, wir haben dann halt, dann ist es halt das Ding halt so nicht für uns. Ja, das ist dann halt auch so. Muss man halt auch akzeptieren, ist ja auch okay. Also ich meine, du weißt ja, von der ersten Seite weißt du, dass dieses Buch ein extrem subjektives Buch ist. Also das heißt, ich bekomme hier nicht eine allumfängliche Erklärung, was die Essenz des Laufens ist, Juliane Brunes Essenz des Laufens. Das habe ich auch nicht gesucht. Und was ihr gut gelingt, finde ich, dass sie Bezugspunkte schafft und die Leser und Leserinnen immer mitnimmt. Also nicht nur sagt, das ist jetzt mein Rennbericht, so habe ich es erlebt, sondern tatsächlich durch ihre Rekapitulation und diese Gedankengänge, die sie da schildert, eben auch dieses Relatable, sagt man ja heutzutage. Ich finde das Wort nicht gut, aber das sagt man ja halt so und das bezeichnet das Ganze ja ganz, ganz treffend. Und das, finde ich, schafft sie schon und dadurch wird sozusagen dieser extrem subjektive Blick bekommt dann auch so eine Allgemeingültigkeit, mit der ich auch gut was anfangen kann. Ich finde, das gelingt ihr ganz gut, aber natürlich, wenn du sagst, du willst jetzt eine Noakes'sche Erfahrung vom Lesen haben, der sozusagen das Buch zum Ultrarunning geschrieben hat, dann ist es wahrscheinlich tatsächlich das Richtige. Also ich hatte insofern eine Erwartung, als dass ich dachte, dass dieses Buch, das, ne, wenn man ein Buch Essenz des Laufens nennt, ne, dann ist es weniger so eine autobiografische und Wettkampfbericht, sondern es ist ja schon ein bisschen allgemeiner gehalten, wie gesagt. Ne? Gut, wie dem auch sei, ich will nicht zu sehr gegen dieses Buch irgendwie haten oder so, weil an sich, es gibt bestimmt sehr viele Leute, die auf jeden Fall viel mit dem Buch was anfangen können und für die das Buch bestimmt wertvoll ist. Also für mich was tatsächlich nicht. Was mich allerdings etwas getroffen hat, Lukas, ist, was du vorhin gesagt hast, Ludwig ist Läufer durch und durch und ich bin erst was zerstreut und ein bisschen breiter. Das stimmt so nicht, nein. Weil die Leidenschaft... Ich hab halt sonst nix. Okay. Ja, das meine ich. Ludwig, der hat halt nicht... Du gehst ja aufs Rad auch. Das ist jetzt, weißt du, ich muss gemeint, sondern dass du jetzt dich nicht als Läufer siehst, sondern ich meine halt eher, du fährst halt auch mal Fahrrad. Du, weißt du, du ja, wobei das Laufen tatsächlich bei mir wirklich ein roter Faden durch mein Leben ist, ne? Und mich, wie ihr merkt, immer wieder catcht und nicht loslässt. Und tatsächlich ist es auch so, dass ich, und da haben wir, und da musste ich noch lange drüber nachdenken, als wir letzten Episode drüber gesprochen haben, über die ganzen Warm-ups, Cooldowns, wo ihr beide gesagt habt, ihr schlüpft in die Schuhe und geht laufen, ne? Also das kann ich nicht, das konnte ich auch nie, ne? Also ich hatte zeitlang meines Läuferlebens hatte ich immer wieder Probleme mit Verletzungen und so weiter, ne? Und trotzdem habe ich das Laufen nie aufgegeben, sondern bin immer dran geblieben, weil mir das Laufen was wert ist, wichtig ist, ne? Und ich wahrscheinlich immer dran bleiben werde. Zumindest hoffe ich das, dass ich, solange ich irgendwie gehen kann, noch irgendwie hauptwegs zumindest einen Einfluss von dem anderen setze, so dass es halbwegs nach Laufen aussieht. Aber zurück zum Buch. Lukas, du bist uns noch eine Antwort schuldig, ob du dir das Buch kaufen würdest oder nicht. Da muss ich mich auf Adrians Seite springen, weil das dieses, wenn ich schon höre Rennenberichte, dann ist für mich schon, habe ich gar keinen Bock drauf. Mein Gott, ich habe genug andere Rennen selber gemacht und da kann ich auch, davon zähle ich genug. Ja? Und ich meine, ich bin da schon ein bisschen auf Adrians Seite, wenn dann heißt, die Essenz des Laufens, wenn ich so, sag ich mal, die Essenz des Ausdauersports nehme, bin ich letztens Fahrrad gefahren. Und so ganz überraschend komme ich dann auf eine Ecke raus, wo einfach komplett weite Sicht ist, hinten die Berge, davor der Rhein, und dann siehst du und denkst einfach, boah, krass. Das ist, und dann guckst du die ganze Zeit hin und verlierst dich in diesem Blick über diese Weite, über diese Schönheit der Gegend hier. Und das ist doch so, ein bisschen so eine, weißt du, da baue ich mir ja nicht irgendwie. Beim Wettkampf habe ich noch nie mir irgendwie Gedanken gemacht über wie, sondern ich, dann gucke ich so auf die Uhr, okay, aber ich bin in Städten gelaufen und da bin ich letztens, war im Rotterdam, habe Marathon gelaufen, letztens war ich nochmal in Rotterdam, weil ich in Den Haag Urlaub gemacht habe, ich kann mich da gar nicht an der Stadt erinnern, weil ich einfach da durchgepetzt bin, so schnell wie es ging, und dann war ich auch schon wieder weg. Also was ich meine, das ist einfach, ja, das ist, also beim Wettkampf kann ich mir gar nicht vorstellen, irgendwie irgendwas zu finden außer Zeit. Aber es ist nicht nur eine Aneinanderreihung von Rennberichten. Also sie schreibt tatsächlich auch über das in sich sein, mit sich sein und das im Naturerlebnis und so weiter. Das gehört alles dazu. Also die Aspekte werden schon angesprochen. Wo ich dir zustimme, Adrian, ist tatsächlich, dass ich mir auch gewünscht hätte, also ich habe in meiner Goodreads-Rezension, glaube ich, geschrieben, das Schlechteste an dem Buch ist, dass es zu kurz ist. Weil ich auch finde, natürlich hätte man sich noch ein bisschen mehr Deep Dive gewünscht in diese Metaebene, in diese philosophischen Aspekte, weil da ist es tatsächlich natürlich am spannendsten, klar. Also ich finde Rennberichte spannend, aber viel spannender finde ich das, was man daraus mitnimmt dann auf dieser Metaebene, wie gesagt. Vielleicht kann sie ja ein zweites Buch schreiben, den aber zweiten Ludwig, Teil dazu. Was nimmst du denn aus dem Rennbericht mit? Was hast du denn aus den Rennberichten, aus dem Buch denn mitgenommen? Also, ich glaube, man fühlt da einfach mit. Also was ich halt gut finde an diesen Rennberichten ist, sie schreibt eben nicht so, also VP2, da musste ich jetzt noch 80 Gramm dazu nehmen und habe mir jetzt noch 3 Gels mit reingepackt, weil das ist in meinem Plan drinnen und ich habe schon gespürt, mein Energielevel geht runter, also musste ich ein Gel mehr nehmen. Ich habe diesmal auch das andere Gel ausprobiert, das vegane, weil das wirkt noch besser. Also solche Geschichten. Darauf verzichtet sie Gott sei Dank. Das kann ich gar nicht mal lesen. Aber was ich schon mitnehme, ist halt einfach, wie man mit so Krisenmomenten umgeht, wie sie kämpfen muss, weil man da halt einfach mitfühlt und weiß. Also es gibt immer so dieses Ding, ja wunderbar, habe ich auch schon erlebt. Gut, dass es anderen auch so geht oder vielleicht noch viel krasser und noch viel schlimmer unterwegs sind. Also das finde ich schon ganz spannend und ich finde halt auch interessant, wie sie dann teilweise auch darüber berichtet, wie so die Stimmung vor Ort ist. Also ich werde wahrscheinlich, weiß ich nicht, ob ich nochmal in Afrika laufen werde oder weiß ich nicht, ob ich diese Wettbewerbe mitnehmen würde. Das mitzulesen, wie die so ablaufen, wie sie die Stimmung empfunden hat als Läuferin, als Teilnehmerin, das finde ich schon ganz spannend. Und ja, also wie gesagt, irgendwie lernt man immer noch, ich finde mentale Strategien immer spannend, wie Leute halt mit Krisenmomenten umgehen, aber auch mit schönen Momenten umgehen. Also so diese persönlichen Erlebnisse finde ich immer spannender, als zu erzählen, was man bei VP3 zu sich nimmt. Ja, ich war auf jeden Fall sehr gespannt, was ihr so erzählt, und ich habe auch gedacht, ne, mal gucken, ob sie mich überzeugen, dieses Buch mal zu lesen, aber irgendwie muss ich sagen, ja, also ich bin da sowieso, also es hat jetzt auch nichts mit dem Buch oder so zu tun, ich bin da sowieso ein bisschen speziell mit dem Lesen, also ich hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun, aber ich brauche mir nicht von anderen Leuten sagen, wie ich zu denken habe oder so, da bin ich dann sowieso, denke ich, na gut, das ist jetzt, ich weiß, es hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun, aber ich bin dann so, wenn es so jetzt Autobiografien oder Sachbücher oder so, da bin ich, ich brauche mein Fantasy, wo ich dann aus dieser Welt hier entfliehen kann und in eine ganz andere Welt, ganz anderen Erde, ganz anderen Planeten bin und dann, ja, oder im 40.000. Jahr unserer Erde. Ja, genau. Und ist auch eine Art von Katharsis. Also mein Ding. Das, genau. Ja, und da, also ich kann mir da irgendwie, ich habe schon ein paar Bücher, ich habe so Bücher gekauft, die ich gerne lesen würde, über von verschiedenen, auch hier, ja gut, Jan Frodeno habe ich gelesen, noch verschiedene andere Bücher, aber ich habe die hier liegen und ja, vielleicht lese ich so irgendwann mal, wenn mal was anderes kommt, aber sehr selten, dass ich mal aus meiner wirklich Komfortzone ausbreche. Deswegen, es hat jetzt nichts mit dem Buch zu tun, das ich mir jetzt nicht kaufen würde, aber das ist einfach nicht meine Lektüre, sagen wir es mal so. Aber ich finde es immer ganz interessant, auch von Daniel und vom Adrian, vom Ludwig dann immer zu sehen, was sie so lesen. Der Ludwig hat heute irgendwas gepostet mit Sommermädchen oder Sommerzwillinge, irgendwie sowas. War das nicht irgendwie? Irgendwas mit Sommerschwestern? Ja, ich lese ja gerade die 7-Schwestern-Reihe von Lucinda Riley und bin jetzt irgendwas bei, mit Schwestern. Ich glaube, bei Band 6 bin ich jetzt gelandet. Genau, die Sonnenschwester. Das ist, ja. Sonnenschwestern, so siehst du. Ja. Gut, aber... Genau. Ja, also. Ja, erzähl Lukas. Nee, alles gut. Ich habe gerade ein Piep auf dem Ohr gehabt, deswegen. Ach so. Ja gut, also abschließend, ich meine, grundsätzlich ist das halt mit dem Buch immer so eine ganz, ganz subjektive Geschichte. Der eine empfindet es halt so, der andere so. Was es nicht heißt, dass das Buch jetzt irgendwie nicht empfehlenswert wäre. Es gibt bestimmt eine bestimmte Zielgruppe für das Buch. Und ich meine, Ludwig, sie hat es als erfahrenen Läufer auch gut gefallen. Ich habe ein bisschen was anderes erwartet. Ja, so ist es halt mit Büchern. Ne? Ich meine, was ich dem Buch tatsächlich mal zugute halten muss, ist tatsächlich, dass ich fast bis zum Schluss durchgehalten habe, weil ich habe null Probleme ja, 180 damit. Ja, aber ich habe null Probleme, die Bücher nach 2 Kapiteln wegzulegen. Ne? Also okay. Das mache ich auch schon öfter. Ich habe einfach zu viele Bücher mittlerweile jetzt irgendwie durch, um mich durch ein Buch durchzuquälen. Gut, denn tatsächlich, also sorry, letzten Kapitel fühlte ich mich überhaupt nicht abgeholt über Schwangerschaft und da sind wir schon längst drüber und das ist kein Thema jetzt irgendwie, was mich in irgendeiner Weise interessiert, aber da gibt's ja bestimmt auch genug Publikum dafür. Genau. Genau. Also, Adrian, der sitzt nämlich seine Kinder in einem Monat vor die Tür. Genau, so sieht's aus. Mit 18. Geburtstag kriegen die auch, was weiß ich, jede 100 Euro in die Hand gedrückt und dann, ja, viel Spaß. Dann wird das Schloss ausgetauscht. Und das Schloss ausgetauscht. Ja, was hast du gerade noch gesagt, wie in den Büchern? Wieso fällt's mir denn jetzt wieder nicht mehr ein? Egal, vergiss, mach weiter. Okay, ja, aber du wirst jetzt tatsächlich. Thema. Ja, genau. Du wirst tatsächlich auch noch gefragt, weil wir haben noch ein Thema und zwar eines, das du bis jetzt geheim gehalten hast. Also hau raus, Lukas. Okay, sollte auch nicht allzu lange gehen. Ja, also es ist halt Folgendes. Ich muss mal ein bisschen ausholen und zwar gehen wir in den Mai diesen Jahres zurück und ich war auf dem Fahrrad unterwegs und ich wollte ausklicken. Das ging aber nicht. Das hing irgendwie fest und habe dann ein bisschen mit Gewalt gezogen und mir ist die rechte Schulter, ich sag mal, weggesackt. Ja, das ist echt. Ich hatte auf einmal so Schmerzen. Hast du die ausgekugelt? Ja, also dazu komme ich gleich. Ich hatte auf einmal so Schmerzen, dass ich einfach nicht mehr das Fahrrad gerade halten konnte. Ich bin einfach zur Seite umgekippt. Ja, ich war da natürlich dann irgendwann ausgeklinkt, aber ich bin dann mit Schmerzen bin ich dann heimgefahren und ich habe mir gedacht, gut, mal gucken, was jetzt ist, mal gucken, wie es jetzt wird. Und ich habe dann also ein bisschen gewartet, habe jetzt gedacht, entweder renkt sich's von alleine ein oder ich muss bald mal zum Arzt. So. Kann ja sein, dass es irgendwie eine Bänderdehnung ist oder sonst was. So, jetzt habe ich einen Monat später ungefähr, ging es mir auch mittlerweile wieder gut. Und dann wollte ich, um meine Katze fangen, Und dann hat es mir auch wieder in die Schulter so reingezogen. Das hat so gebrannt. Das hat eine Stunde lang einfach komplett durchgebrannt. Ich habe da eine ganz schnelle Bewegung gemacht und das war, hat die Schulter irgendwie nicht vertragen. Also war doch noch nicht alles okay. So habe ich gesagt, okay, muss ich zum Arzt. Da habe ich einen Monat warten müssen, überhaupt auf einen Termin zu bekommen. Ja, jetzt habe ich, also ich bin dann zum Orthopäden gegangen. War bei dem, er hat mich mit dem Ultraschall hat mir die Schulter angeguckt, hat er, ja, sieht halt jetzt nichts, hat ein paar Bewegungsübungen mit mir gemacht und sagt, okay, man könnte Schleimbeutelentzündung sein, weiß man nicht genau, wir machen mal ein MRT. Jetzt war ich beim MRT Ende August und habe dann eine Woche später wieder bei dem Arzt einen Termin bekommen und dann gab's so den Befund, dass ich mir hier unter der Schulterpfanne was weggerissen hätte. Ich muss da jetzt nicht auf alle Einzelheiten gehen, aber es sagte, das heilt nicht von alleine, es muss anscheinend operiert werden. So. So gesehen sollte ich dann zum Schulterspezialisten, habe ich mal im Internet geguckt, so gab's hier in, bei mir in Neuwied gab's halt einen, bin ich dahin. So, und der hat das angezweifelt, was er gesagt hatte. Und der sagt, ja, das kann man so beim MRT gar nicht sehen. ich habe mich schon so ein bisschen mental darauf vorbereitet, okay, das ist ein bisschen scheiße und muss jetzt operiert werden, also gar keinen Bock und vor allem Knie und Schulter und so Bewegung, also wirklich, wo es wirklich viel mit Bewegung zu tun hat, bin ich so ein bisschen immer so ein bisschen, ich sag mal, ängstlich, da hatte ich so gar keinen Bock, aber ich habe mich damit schon so arrangiert, so gesagt, hat er das so ein bisschen angezweifelt, hat gesagt, nee, das kann man so gar nicht machen, man müsste eine andere Art von MRT machen. Und ja, dann läuft das natürlich so, wenn du ein MRT hast, dann guckt sich das ja ein Arzt an und der gibt den Befund dann sozusagen an den Arzt dann weiter. So, ja. Und dann habe ich natürlich gesagt, okay, wenn der mir eine Beweisung für eine andere Art von MRT macht, habe ich nochmal dann dasselbe Spiel versucht mit denen, dass da wieder zu denen gehe. Und die haben meinen Termin storniert und haben, das klingt jetzt richtig gut, die haben meinen Termin storniert, haben mich angerufen und gesagt, nee, also das, was sie uns da als Beweisung geschickt hat, das ist nicht das, was sie ausgesucht haben. Und dann habe ich, okay, ja, da müssen wir was ganz anderes machen, aber wir haben das doch geguckt, das ist doch, wir haben das mit unserem Facharzt doch gemacht. Und so, das ist ja nicht meine Einschätzung, das hat der Arzt, wo ich war, hat das so zu mir gesagt. Ja, ich kann das jetzt sagen, ja, wir müssten mit dem Arzt reden. Und dann haben die mich ein paar Stunden später nochmal angerufen und sagte, ja, also wir stehen noch zu unserer Diagnose. Aber wenn der andere Arzt das so möchte, dann machen wir das natürlich gern für sie. Okay, ja. Und dann haben die, weil das so eine spezielle Art von MRT ist, haben sie mir gesagt, ja, das machen wir nur zweimal die Woche und wir sind da recht voll, also machen wir den 10.2. Da muss ich so ganz kurz mal auflachen, sag ich, also sie wissen schon, ich habe starke Schmerzen in der Schulter. Ich kann jetzt nicht ein halbes Jahr hier warten, bis ich einen Termin bei ihnen bekomme. Ja, jetzt habe ich dann gesagt, nee, dann stornieren wir das alles und ich werde mir jetzt eine Zweitmeinung einholen. Das ist jetzt so mein Plan bis jetzt, weil ich bin jetzt ein bisschen gefrustet, das muss ich so sagen. Ich bin wirklich jetzt, das war jetzt so die letzten zwei Wochen, ging das jetzt die ganze Zeit so und ich habe wirklich, also wenn ich schnelle Bewegungen mache, da habe ich Schmerzen. Ich habe gewissen Alltag, wenn ich so die Hand hängen lasse, dann passiert nichts, aber wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendwie was fangen will oder sowas, dann brennt's mir jedes Mal in der Schulter. Ich kann ganz schlecht schlafen, weil irgendwann legt man sich so doof hin, dass man dass ich davon wach werde, weil ich so Schmerzen habe und dann tut das immer noch eine Zeit lang weh, dann brauche ich wieder ein paar Minuten. Also ich schlafe echt die letzten Monate nicht so gut. Ja, also ich bin mittlerweile sehr gefrustet von der ganzen Situation und mein Sport kann ich jetzt erstmal auch ein bisschen vergessen, sage ich jetzt mal. Und ich konnte jetzt mittlerweile die ganze Zeit Fahrrad fahren, aber dadurch hatte ich immer trotzdem noch ein bisschen Schmerzen. Und ja, das ist jetzt eine ganz unschöne Situation für mich. Und ich glaube, es gibt genug andere Leute, die auch so ein bisschen Diagnosen Diagnosentechnisch haben. Von einem Arzt zum anderen geschickt werden. Ja, es ist halt wirklich, also der eine Arzt sagt das, der andere sagt, das kann man so gar nicht sehen und ich bin jetzt echt verunsichert, was ich so wirklich, woran ich jetzt bin. Weißt du, im Endeffekt bin ich jetzt wirklich wieder am Anfang. Ich weiß nicht, was ich habe. Der hat auch nur darüber gewettert, sage ich jetzt mal. Ich will dir nichts Böses. Der war auch nett, der war auch, fand ich, sehr kompetenten Eindruck hat er gemacht, aber der hat eigentlich nur darüber gewettert, was das für eine Diagnose war und der hat mir keine Alternative angeboten. So, weißt du? Der hat mir nur gesagt, ja, das müssen wir, wenn der Arzt das so meint, dann müssten wir aber anders gucken. So, weißt du? Und dann, ja, keine Ahnung. Und jetzt hat er nicht gesagt, ja, aber es könnte, sieht eher nach dem und dem aus. So hat er nicht einen Ton darüber gesagt. Und da bin ich jetzt so ein bisschen frustriert und habe gesagt, jetzt muss ich mir einfach mal eine zweite Meinung einholen. Ich habe auch schon so gefrustet die Woche, dass ich bei meiner Krankenkasse angerufen habe und die mal um Rat gefragt habe, was ich so machen könnte, noch was so meine Mittel sind, weil ich, so ein MRT wird bestimmt auch nicht billig sein für die. So, also ich meine, klar, die werden jetzt nicht am Hungertuch nagen, aber nichtsdestotrotz habe ich gedacht, vielleicht können die mir mal helfen, können die mir sagen, ja, gehen Sie mal da und dahin und sowas, aber das konnten die leider nicht so machen. Die haben gesagt, ja, ich soll mir, sollte mir eine zweite Meinung einholen und das, ja, werde ich jetzt mal tun. Ich habe dann nächste Woche mal einen Termin und dann schauen wir mal, was es da so gibt, aber ja, es ist halt eine doofe Situation und deswegen werde ich auch unter laufender Fangen erstmal nicht anfangen. Ja, schon ja. Eine bittere Geschichte, ne? Aber ja, tatsächlich ist es oft so, und ich habe mit Ärzten halt beruflich zu tun oft, dass die, wenn die sich so ein bisschen in Ego gekratzt fühlen, ich meine, das hilft dir ja nicht weiter, ne? Wenn er sagt, irgendwie komische Diagnose oder so, das was hat das im Endeffekt halt mit dir zu tun? Halt im weitesten Sinne schon, aber jetzt irgendwie da ja nicht versuchen, irgendwie lösungsorientiert zu arbeiten, ist natürlich bitter. Ja, mein Problem ist auch so ein bisschen, weil das ich habe jetzt so das Gefühl, dass beide so, also der eine sagt, das ist Quatsch, sage ich jetzt mal ganz grob gesagt, und der andere fühlt sich jetzt wirklich davon angegriffen, also der, weißt du, der als erste Diagnose gestellt hat. Also wissen beide nicht, woran es liegt im Endeffekt. Die ja, sagen irgendwas und beide wissen es eigentlich nicht, woran es liegt, aber Hauptsache was gesagt. Ja, und nochmal, ich will jetzt auch nicht sagen, jetzt operieren Sie mich einfach so, weißt du, das ist ja schon so, der Arzt hat auch gesagt, also bei der vor allem Schulter. Arzt, der angezweifelt hat, auch gesagt, wenn du dich an der Schulter operieren lässt, dann hast du auch ein bisschen was davon, ne? Also das dauert Ewigkeit, bis du dann wieder zurück bist. Ja, also es geht mir aber auch so darum, der Arzt hat ja auch gesagt, wenn das ist, was er diagnostiziert hat, dann kann das auch nicht jeder machen, ja, auch wenn das jeder behauptet, das ist halt wirklich so ein etwas Eingriff, wo man wirklich zum wirklich einen richtigen Experten gehen sollte, der das öfters macht, so, weißt du? Und dann findet er erstmal einen. Das ist dann halt auch wieder so ein Ding. Ja, es ist halt gerade so ein bisschen frustig für mich und ich dachte, ich rede mir das jetzt hier mal so ein bisschen von der Seele. Aber ihr könnt mir gerne euren fachlichen Meinung dazu sagen. Also ich würde einfach googeln und dann weißt du, woran es liegt. Insofern brauchst du nicht zum Arzt gehen eigentlich. Nein, genau. Nicht. Nein, aber ganz ernsthaft, ja, das Schlimmste ist wahrscheinlich, dass du halt einfach momentan das Gefühl hast, selbst nichts machen zu können. Das ist ja immer das Allerschlimmste, dass du halt einfach jetzt so ein bisschen zum Spielball wohl wirst und aber überhaupt nichts beisteuern kannst, dass es besser wird. Das ist ja, glaube ich, das Frustrierendste. Also du kannst jetzt sagen, du machst die OP. Eine OP aber einfach so zu machen, das will, glaube ich, keiner. Also ich habe eine panische Angst vor Krankenhäusern. Würde das auf keinen Fall machen, immer versuchen, das irgendwie konservativ zu lösen. Und auf der anderen Seite weißt du aber gar nicht, was du machen kannst. Also insofern kann ich das schon echt nachvollziehen. Das ist keine schöne Situation. Ja, weißt du, man gewöhnt sich so ein bisschen, man arrangiert sich so ein bisschen damit, dass wirklich, wenn es stimmt, dann muss operiert werden, weil er sagt, das wächst halt nicht mehr zusammen und du hast so starke Schmerzen, dann lässt du dich lieber operieren. Ja, das ist halt, oder bist halt in deinen Bewegungen eingeschränkt. Andererseits bin ich jetzt nicht so weit, dass ich sage, okay, der wird das operieren, sondern vielleicht bin ich auch zum falschen Arzt gegangen, ich weiß es nicht, aber der hat dann halt was anderes gesagt und jetzt bin ich halt quasi wieder am Anfang, weil ich einfach jetzt komplett gar nicht mehr weiß, was es ist, obwohl ich jetzt schon bei mittlerweile drei Ärzten war, wenn du das MRT mit drin hast. Und jetzt gehe ich noch zum vierten Arzt. Also das ist jetzt halt echt so ein bisschen richtig nervig. Ja. Das ist halt egal. Lass uns mal hier das Thema damit abbrechen. Ich werde weiter berichten und dann mal schauen, sehr gut. Wie Fortsetzungsroman vorangeht. Genau. Ich halte euch auf dem Laufenden. Macht das auf jeden Fall. Sehr gut. Gut. Ich fand es eine launige Folge. War doch sehr kontrovers, was auch mal ganz gut ist. So muss es sein. Hat mich sehr gefreut. Ja, ich meine, solange man über Bücher so diskutieren kann, ist doch alles gut. Ja, also, aber dafür sind ja Bücher da, ne? Dass man genauso... Eben, das meine ich. Ja. Sehr cool. Also ich fand es eine richtig coole Folge, bis auf dein Leiden, Lukas. Das ist natürlich uncool, aber ansonsten hat es mir Spaß mit euch gemacht. Und ich würde sagen... es wird Zeit, die Folge zu beenden. Damit sage ich einfach mal tschüss und bis nächstes Mal. Ciao, ciao. Bis auf bald. Ciao.